täglich Brot. Du hängst an ihren Lippen und du glaubst, dass du sie brauchst. Dann klammer dich an sie, bis du verfaulst. Bist du verfault? Bist du verfault? Bist du verfault? Bist du verfault? Ich scheiße auf die Kirche, ihren Bart zu seinen Segen. Ich brauch ihn nicht als Brücke, ich kann alleine leben. Falls du das nicht kannst, ja, falls du ihn brauchst, werde mit ihm glücklich, doch zwing mir nicht deinen Glauben auf. In ihrem Namen, für die Kirche, für ein Amen, für ein Amen, für ein Amen, für ein Amen, für ein Amen. Ich pisse auf den Papst und seine römische Zentrale, auf den Vatikanen. Deines Glaubens. Ich glaube nicht an eure Worte. Ich bin doch nicht bekloppt. Denn wer keine Angst vom Teufel hat, braucht auch keinen Gott. Denn wer keine Angst vor Teufel hat, braucht auch keinen.